Hier sind Rias Berlin und der Sender Freies Berlin mit ihrer Gemeinschaftssendung vom Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Angeschlossen sind Radio Bremen, der Bayerische Rundfunk, der Deutschlandfunk, der Norddeutsche Rundfunk, der Saarländische Rundfunk, der Süddeutsche Rundfunk, der Südwestfunk und der Westdeutsche Rundfunk. So beginnt am 26. Juni 1963 im RIAS die große Live-Übertragung über den Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in West-Berlin. Er wird der Höhepunkt seiner viertägigen Reise durch Westdeutschland. Zu dieser besonderen Archivstunde begrüßt sie am Mikrofon Margarete Wohlan. Über 7 Stunden bleibt John F. Kennedy in der geteilten Stadt. Und die ganze Zeit sind Reporter des RIAS dabei, um jeden Schritt des US-Präsidenten zu dokumentieren. Mit diesem Besuch sind 2 Premieren verbunden. Es ist der erste Besuch eines US-amerikanischen Präsidenten in West-Berlin nach dem Bau der Berliner Mauer. Und es ist die erste drahtlose Sendung aus einem fahrenden Auto. Jürgen Graf berichtet aus einem umgerüsteten Wagen über die umjubelte Fahrt von John F. Kennedy durch die geteilte Stadt und schreibt damit Rundfunkgeschichte. Aus diesen mehr als 7 Stunden Live-Reportagen hören Sie nun eine Auswahl der Highlights, die die Atmosphäre von damals nochmal lebendig werden lassen. Es ist 9.45 Uhr am 26. Juni 1963 und wir schalten nun rüber zum Flughafen Tegel. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer in ganz Deutschland. In diesem Augenblick senkt sich die Boeing 707, die den amerikanischen Präsidenten, den hohen Gast des heutigen Tages, an Bord trägt, über Berlin-Tegel. Und wie durch ein kleines Wunder der Natur, bis vor 5 Minuten gab es hier noch dunkle Wolken, ein bisschen Regen dazu. Und nun, in dem Moment, da die Maschine aufsetzt, und sie hat in diesem Augenblick auf der Rollbahn aufgesetzt, in diesem Augenblick ist der Himmel aufgerissen und ein strahlendes Blau präsentiert sich über uns. Vor 2 Minuten, also gerade zur rechten Zeit, sind die prominenten Ehrengäste zum Empfang hier eingetroffen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, begleitete sie. Den Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, den Bundesminister Scheel und den Bundesminister Barzel. Jetzt wird das Geräusch der Düsentriebwerke etwas stärker. In diesem Augenblick ist es soweit. Die Maschine des Präsidenten rollt jetzt über die Rollbahn hier heran an das Flughafengebäude, an die Absperrung. The President of the United States Seal. Silber der untere Teil der Rumpf, ein blauer Streifen entlang der Fensterkette und weiß der obere Teil des Rumpfes und das Leitwerk weiß. Die Gangway ist herangerollt, der rote Teppich nachgezogen. Und nun der Salut für Präsident Kennedy, der in diesem Augenblick die Gangway hinabschreitet. Er begrüßt zuerst den Bundeskanzler. Er hat mit Worten offensichtlich Willy Brandt. Und nun begrüßt ihn der Stadtkommandant des französischen Sektors von Berlin, General Toulouse. Und nun ein herzlicher Händedruck mit dem britischen Stadtkommandanten, General Peel Yates. I want to express my warm thanks to Mayor Brandt for his generous welcome. I am very proud to come here to meet the distinguished Chancellor and to be accompanied by an old veteran of this frontier, General Clay, who in good times and bad has been identified with the best and the life of this city. The legendary morale and spirit of the people of West Berlin has lit a fire throughout the world. But it is not so surprising, for through history, those who live in the most danger, those who live nearest the adversary, those who keep the watch at the gate are always prouder, more courageous, more alive than those who live far to the rear. So I'm glad to come to this city. It reassures us. And we express our thanks to the people of West Berlin for their welcome this morning. We come to a city which is 3,500 miles from the United States, but we come to a city which we feel to be part of us. Ich möchte meinen herzlichen Dank für diesen Empfang hier in Berlin ausdrücken. Wir sind stolz darauf, hierher zu kommen. Es freut mich, hier mit dem regierenden Bürgermeister Brandt zusammenzukommen und von einem der wirklichen Veteranen der Kämpfe um diese Stadt, General Clay, begleitet zu sein. General Clay ist ein Mann, der mit allem dem Besten, was diese Stadt gibt, in guten und schlechten Zeiten verbunden ist. Die moralische Kraft der Berliner ist ja schlechthin schon legendär geworden. Und die Berliner haben ein Leuchtfeuer für die ganze freie Welt entzündet. Es ist aber im Grunde genommen nicht überraschend, dass gerade hier ein solcher Geist herrscht. Denn in der ganzen Geschichte ist es ja so gewesen, dass die in der Frontlinie stehen, die Tore verteidigen, mehr den Gefahren gegenüber sich bewusst sind, mutiger sind, als die weit hinten dienen. Ich bin sehr froh, in Berlin zu sein, denn dieser Berliner Geist ist wiederum eine Versicherung und Beruhigung für uns. Ich danke den Berlinern für ihr herzliches Willkommen. Berlin mag 5000 Kilometer von den Vereinigten Staaten entfernt sein, aber Berlin ist dennoch ein Teil von uns. Der amerikanische Präsident hatte diese Ansprache nicht vorbereitet, hat sie frei gesprochen. Er verlässt nun das Podium, um seinen Wagen zu besteigen, der ihn durch Berlin fahren wird. Wir haben ja ein fahrbares Studio und ich möchte Jürgen Graf bitten, sich jetzt zu melden. Ja, das ist genau der richtige Moment. Recht herzlichen Dank. Präsident Kennedy hat nun in dem inzwischen geöffneten Wagen Platz genommen. Es ist ein Lincoln, der mit einem Plastikdach überzogen war. Dieses Plastikdach hat man trotz der schwarzen Wolken, die sich jetzt wieder zwischen dem Blau zeigen, abgenommen, im Kofferraum verstaut. Und die Berliner werden glücklich sein, dass man so gehandelt hat. Denn so ist der Präsident noch viel besser zu sehen. Es dauert noch einen Augenblick hier am Flughafen. Denn auch die hinteren Fahrzeuge müssen ja besetzt werden. Die Hunderte von Journalisten müssen in die Busse. Aber jetzt scheint es soweit zu sein. Captain Siebert von der amerikanischen Armee, den besonderes Lob gebührt, der im ersten Wagen sitzt, hat jetzt das Zeichen gegeben. Dieser Mann, dieser kleine Hauptmann der amerikanischen Armee, hat den ganzen Konvoi zusammengestellt, hat die Organisation ausgearbeitet, überwacht und führt jetzt sozusagen, wenn das gestattet ist, zur Belohnung den Konvoi an in dem ersten Wagen. Und meine Damen und Herren, jetzt werden wir gleich zum ersten Mal die Berliner erleben, die hier bis dicht an die Absperrung, bis zum Tor, bis zum Gatter, dem Eingang des Flughafens Tegel im Berliner Norden, dicht gedrängt stehen. Das sind die ersten Berliner. Sie haben kleine Fähnchen in der Hand, der Berliner Bär auf seinem rot-weißen Untergrund und die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind unbeschreiblich viele Menschen hier schon in den sechsten, siebten Reihen, dort wo gar nichts mehr zu sehen ist. Da lösen sich die Jugendlichen und rennen nun auf der zweiten Fahrbahn, die an sich abgesperrt ist, entlang, um noch einmal einen Blick zu bekommen auf den Wagen des Präsidenten. Wenn jetzt so hin und wieder eine kleine Rückkopplung bei Ihnen erscheint, meine Damen und Herren, an Ihren Radios, dann seien Sie nicht böse. Sie wissen, dass wir hier ja aus einem fahrbaren Wagen, also ein technisches Experiment, starten. Tausende und Abertausende von Ballons fliegen hier auf die Straße und ein improvisierter Konfetti-Regen fliegt auf den Wagen des amerikanischen Präsidenten. Und es knallt immer unter unseren Reifen, denn wir haben bestimmt jetzt schon 2-3 Dutzend von diesen Ballons überfahren müssen, denn der Konvoi muss weitergehen, es muss weitergefahren werden. Überall die Menschen, die dem Präsidenten zujubeln, Schilder, Transparente haben sie bei sich. Welcome, Mr. President. Willkommen, Präsident Kennedy. Im Turm des Wagens Präsident Kennedy, Bundeskanzler Adenauer und Bürgermeister Willy Brandt. Und vorn, neben dem Fahrer, der hier heute sicher auch Kunststücke zu vollbringen haben wird, vorn neben dem Fahrer ist Mr. Lochner, der dem Präsidenten in Englisch entsprechende Erklärungen geben kann. Zum Beispiel, wenn Zurufe aus der Bevölkerung kommen oder wenn Transparente gezeigt werden, die der Präsident nicht lesen kann. Über uns Hubschrauber der amerikanischen Armee. in denen einige besonders lizenzierte Fotografen, denn viel Platz ist ja in diesem Hubschrauber nicht, mitfliegen können, um einige Luftbilder von dem Konvoi zu geben. Ich habe bisher nur von den vielen Menschen gesprochen, die zu beiden Seiten die Straße säumen. Wollen wir nicht die vergessen, die auf ihren Balkons stehen, auf Balkons, die halsbrecherisch gefährlich überladen aussehen, die aus den Fenstern heraushängen, aus Fenstern, die normalerweise mit Mühe zwei Menschenleiber passen. Da sind fünf und sechs übereinander gestapelt. Die Begeisterung kennt keine Grenzen. Alles, was irgendwie an Raum zu schaffen ist, das muss geschaffen werden. Und für die paar Minuten oder für die Stunden vielleicht sogar, denn die Wartezeit muss man mit einrechnen, nimmt man Unbequemlichkeiten gerne in Kauf. Wir befinden uns jetzt auf der Höhe des Kurt-Schumacher Platzes. Und schon geht es um diesen Platz, an dem ganze Zeit gebuddelt und gebaut wird, an dem eine neue Straße angelegt wird. Wieder weiter und auch hier wieder die vielen Menschen. Berlin grüßt Kennedy, steht auf einem Gerüst, das auf einem Wagen montiert ist, der extra hier aufgestellt wurde. Und daneben Maler auf riesigen Leitern, Maler, die den Präsidenten in ihrer Zunftpracht, in ihren weißen Kitteln grüßen. Jetzt haben wir unseren Wagen ein bisschen zum Pressebus einmal versetzt und können jetzt sehr schön den Wagen des Präsidenten sehen, der nach rechts und nach links winkt und sich für die Grüße der Berliner, für diesen herzlichen Empfang bedankt. Es gibt nur wenige, wenn man die Menschen in Gruppen hier nimmt, die keinen Fotoapparat haben. Viele, viele Menschen zücken immer wieder die Kameras und versuchen doch noch einen Schritt vor die Polizei zu kommen, einen Schritt vor, um ein besseres Bild vom Präsidenten zu bekommen. Auch hier auf dem Grünstreifen und rechts an der Straße wieder dichte Reihen von Menschen. Und dahinter, wo es etwas frei ist, wieder hauptsächlich junge Menschen, die im Laufschritt neben dem Wagen des Präsidenten einherzulaufen versuchen. Das ist bei dieser Geschwindigkeit, die jetzt bald bei Null angelangt ist, weiß Gott, kein Problem. Ein besonders nettes Symbol hier am Eingang zur afrikanischen Straße auf dem ersten spitzen Eckhaus steht ein Schornsteinfeger in voller Montur und es ist, glaube ich, auch, soweit ich das beobachten konnte, dem Präsidenten gezeigt worden, dass dort das Symbol des Glückbringens der Schornsteinfeger zu seiner Begrüßung hoch oben auf dem Dach, also dort, wo er zu arbeiten hat, zur Begrüßung sich aufgestellt hat. Immer wieder fahren wir, das möchte ich doch erwähnen, eigentlich über einen kleinen Blumenteppich. Überall liegen Rosen, Nelken und andere Frühlingsblumen, die dem Präsidenten zugeworfen wurden, einzeln oder in kleinen Sträußchen. Und hier sehen wir jetzt auch oben aus der Siedlung die Menschen wieder in den Fenstern hängen. Sie winken mit weißen Tüchern, aber es reichen ihnen nicht die kleinen Taschentücher, sondern sie nehmen schon Handtücher, Kopfkissenbezüge, um auf sich aufmerksam zu machen und so auf ihre Art und Weise den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika auf das Herzlichste in Berlin zu begrüßen. Meine Damen und Herren, diese Fahrt wird sich nun so fortsetzen. Erlauben Sie uns eine kleine Ruhepause und Ihnen vielleicht auch einen Moment Ruhe vom Jubel in den Berliner Straßen. Wir melden uns wieder, nachdem das Funkhaus ein paar Stückchen Musik gespielt hat, kommen wir wieder aus diesem Wagen und damit schalten wir zum ersten Mal zurück zum Funkhaus. Hier meldet sich wieder das fahrbare Studio, der Rundfunkwagen, der als dritter Wagen hinter dem Wagen des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy, fährt. Und an dieser Stelle, verehrte Hörerinnen und Hörer in Ost und West, möchte ich sehr herzlich die vielen Menschen begrüßen, die auf dem Rudolf-Wilde-Platz, dem Platz vor dem Rathaus Schöneberg, stehen und die jetzt unsere Übertragung mit anhören. Und Ihnen dort auf dem Rudolf-Wilde-Platz möchte ich gleich sagen, dass diese Reportage natürlich in erster Linie für alle deutschen Sender ist und über den Sender RIAS auch weit in die sowjetisch besetzte Zone strahlt, um unsere Mitbürger dort drüben von diesem großen Tag in Berlin zu informieren. Die Straßenbahnen wurden stillgelegt. Ich weiß nicht, ob es höhere Anweisung ist oder ob clevere Straßenbahnführer das in eigener Verantwortung getan haben. Jedenfalls haben sie richtig getan. Sie haben einfach die Zuleitung zum Stromnetz heruntergenommen und die Fahrgäste standen dann wunderbar Rang erster Reihe auf den Dächern der Triebwagen und der Anhänger und hatten so einen wundervollen Blick. Hier am Westhafen einige Lastwagen, auf denen Dutzende von Menschen Platz gefunden haben. Sie haben sich ihre eigene Organisation sicher vor Tagen schon zurechtgelegt und gesagt, an den und den Punkt werden wir gehen, da können wir auf ein Ruinengrundstück fahren und da können wir gut sehen. Vielleicht werden sie auch probiert haben, denn aufs Gratewohl ist sicher keiner hergefahren. Seit 7 Uhr früh stehen diese Menschen zum Teil hier, denn um 7 Uhr früh fuhren wir mit unserem fahrbaren Studio hinaus zum Flughafen Tegel, um uns dort in den Konvoi einzureihen. Und da sahen wir schon die ersten 100 Menschen stehen mit kleinen Klappstühlchen und mit dem nötigen Proviant versehen, den man ja braucht, bis der Wagen des Präsidenten und bis der Konvoi heran ist. Und hören Sie auch hier an der Einfahrt zur Beusselstraße den Jubel der Menschen. Und hier eine neue Zuschauertribüne, ein mächtiger Kran. Und oben auf der Kranspitze sitzt ein Mann und dann den ganzen Kranarm hinunter sitzen ein Dutzend Arbeiter, die sich diesen luftigen und schönen Platz ausgesucht haben. Die Berliner sind durchaus diszipliniert. Es gab nur einmal den Versuch, die Sperrketten zu durchbrechen, direkt an der Zufahrtsstraße zum Flughafen Tegel. Aber sonst stehen sie und die Polizisten einen Meter, anderthalb Meter vor ihnen. Und keiner oder kaum einer macht den Versuch, nun auf die Straße zu gehen, um ein besseres Foto zu schießen. Auch hier wieder Selbstbestimmung für alle Deutschen. Die Plakate, die wir entlang der Strecke, die der Präsident heute durch Berlin fährt, schon gesehen haben und weiter sehen werden. Runter hier an einer Tankstelle sitzen die Menschen oben auf dem Dach vor der Tankstelle, ein Lastwagen, auf dem auch 2 Dutzend Menschen, alle bewaffnet mit einer Kamera, stehen. Ein wirklich schöner Anblick für einen Reporter, ein schöner Augenblick auch für einen Reporter, das miterleben zu dürfen. Amerikanische Fahnen hier von einer Baustelle von Bauarbeitern geschwenkt und kleine Papierfähnchen von Kindern und von Erwachsenen. Papierfähnchen, die die Symbole der Bundesrepublik, der Stadt Berlin und der Vereinigten Staaten von Amerika zeigen. Wenn es bei Ihnen im Lautsprecher zu Hause oder auch in den Lautsprechern, die wir in der Stadt aufgestellt haben, besonders am Rudolf-Wilde-Platz, ab und an einmal knackt, dann denken Sie daran, dass mit den Mächten der Technik ja kein ewiger Bund und kein konstanter Bund zu flechten ist. Ab und an gibt es schon mal eine Unterbrechung bei diesem interessanten technischen Experiment, aus einem verhältnismäßig kleinen Automobil original zu senden, mit einem eigenen Sender ausgerüstet, wie viele Störmomente es da gibt, Beton, Straßenbahn und Obus, Oberleitungen, über Land, Hochspannungsleitungen und all diese Dinge. Aber wir haben es ausprobiert. Es sind nur ganz wenige Stellen in Berlin, wo es mal ein bisschen knacken wird. Und ich glaube, das nehmen wir an diesem Tag wirklich gern in Kauf. Im Wagen jetzt gut zu sehen. Vorne stehen Präsident Kennedy und Bundeskanzler Adenauer und in der Mitte etwas versetzt nach hinten der regierende Bürgermeister von Berlin und Jubel über Jubel. Viele Menschen haben sich Leitern mitgebracht und sitzen nun oben drauf mit 1, 2 und manchmal 3 Kameras bewaffnet. Eine Kamera für Schwarz-Weiß, eine für Farbe und vielleicht noch eine rollende Kamera für Schmalfilm. Bravo Kennedy, rufen sich die ganzen Postbeamten Damen und Herren schauen aus den Fenstern. Auch hier Kameras mit Teleobjektiven, mit riesigen Vorsätzen an den Kameras. Ein gutes Bild wird schon dabei sein. Wer weiß, wo die Menschen diese vielen Fahnen herbekommen haben, denn es sind keine selbstgenähten, sondern in der Fabrik hergestellte. Am Polizeirevier 21-22 vorbei. Hier haben sich die Menschen sogar selber ein großes Podest gebaut aus Weinkisten oder Umzugskisten, großen Holzkisten und darüber Bretter gelegt. Und wieder ein gewaltiger Konfettiregen auf uns herab. Jetzt wieder mal ein selbstgebasteter. Alte Zeitungen wurden zu Schnitzelpapier verarbeitet und wir fahren jetzt über Zentner von diesem Papier. Und jetzt bekommen wir den ersten Blick auf das Berliner Hansaviertel. Und jetzt wird sicher auch dem Präsidenten, vom regierenden Bürgermeister, die Bedeutung dieses Hansaviertels erklärt werden. Vielleicht auch ein paar Namen der vielen internationalen Architekten, die hier bauten, zur Freude der Einwohner und zur Bewunderung der Besucher, die nach Berlin kommen und dieses bunte, architektonisch so vielschichtig gestaltete Viertel anschauen. Jetzt fahren wir wieder mit unserem Vorderreifen, mir tut es in der Seele weh, über einen Strauß von kleinen roten Heckenrosen. Selbst auf die Ampel, die Handampel des Schutzmanns hier sind drei junge Burschen geklettert. Er kann nichts dagegen machen. Aber was kann schon passieren? Vielleicht geht er ein bisschen Farbe ab. Unter der Eisenbrücke durch. Und jetzt an der katholischen Kirche des Hansaviertels von Professor Kreuer vorbei haben wir jetzt den Blick auf das Schwedenhaus, auf das Haus von Oskar Niemeyer mit seinen V-förmigen Stützen und ganz rechts auf das Haus von Professor Gropius. Und nun biegen wir in die Klopstockstraße ein. Unermüdliches Winken des Bundeskanzlers und auch unermüdliches Winken des Präsidenten, der sicher auch von diesem Empfang in Berlin beeindruckt sein wird, wenngleich er zweifellos, und das wissen wir alle, meine Damen und Herren, aus Bonn, aus Köln, aus Hanau und aus Frankfurt und aus Wiesbaden, weiß Gott, viel gewohnt war. Und hier kommt ein neues, großes Transparent. Mr. President, why hard in Cuba and so soft in Berlin? Warum waren Sie so hart in Kuba und warum sind Sie nicht so hart in Berlin? Hat sich jemand ausgedacht als Transparent. Hier haben die Menschen schon mehr Platz, denn die Balkons sind ja größer gestaltet als in den Altbauwohnungen. Man hat sich Freunde eingeladen. Man steht auf den Balkons und hat einen wirklich guten Blick auf diesen riesigen Konvoi. Und hier ein besonders nettes Plakat, das netteste bisher. Da halten zwei junge Burschen ein Transparent hoch, auf dem steht Where is Jackie? Wo ist Jackie? Nun, wir alle wissen aus den Zeitungen, warum Jacqueline Kennedy verhindert ist. Sie erwartet ein Baby und kann eine so anstrengende Reise nicht mehr unternehmen. Und nun durch die Hardenbergstraße in Richtung Bahnhof Zoo. Wir passieren jetzt eben gerade schon das Amerika-Haus. Auf den Dächern der Bürogebäude hier und auch des Amerika-Hauses stehen auch Dutzende von Menschen. Und auch hier unter der Brücke des Bahnhofs Zoo. Oben auf dem freien Parkplatz des neuen Gebäudes hier, da stehen die Menschen auch dicht an dicht und unten auf der Straße ist aber wirklich kein Plätzchen mehr zu finden. Bei einem Restaurant, die Köche und die Küchendamen, alle in Weiß, haben sich in zwei Reihen übereinander aufgebaut auf einem kleinen Podest und winken dem Präsidenten zu. Und oben in der ersten Etage, die Kaufhäuser, da stehen die Damen, die sonst verkaufen und werfen unendliche Mengen von Papierschnitzeln, von selbstgefertigtem Konfetti herunter. In den Cafés sitzen sie hier. Der Bau ist überladen vom Kranzer Café. So viele Menschen stehen da oben und winken, reizen die jungen Damen, die Serviererinnen vom Kanzler in ihren schwarzen Dressen mit rosa Schürzchen, rosa Aufsatz und rosa Häubchen. Aber wir sind ja schon längst im Kurfürstendamm drin. Es gibt so viel zu schildern, dass ich die Stimme schier vor Tempo überschlagen möchte. An den großen Kinos des Kurfürstendamms vorbei, nun zur Gedächtniskirche, zu dem alten Stumpf der Gedächtniskirche, der dem Präsidenten jetzt sicher erklärt wird, und dem neuen Bau von Professor Egon Eiermann aus Karlsruhe. Ein junges Mädchen sitzt hoch oben auf einer Leiter und winkt mit einem rot-weiß gemusterten Schirm. Jeder hat sich irgendetwas Kleines ausgedacht, weil er ja nicht nur in der Menge stehen will, sondern weil er den Präsidenten auf seine Weise begrüßen will. Der regierende Bürgermeister erklärt jetzt das Gelände am romanischen Café. Wir können es an seiner Gestik erkennen. Das, meine Damen und Herren, in der Bundesrepublik und im Osten Deutschlands ist ein Grundstück, das zentrale Grundstück in der westlichen City eigentlich überhaupt ist, das jetzt erst kürzlich planiert wurde und zum Bau freigegeben wurde für ein Europacenter, für ein gewaltiges Zentrum, das aus Geschäftsräumen und aus Sportstätten und Erholungsstätten, aus Kinos und Theatern bestehen wird, ähnlich dem amerikanischen Rockefeller Center. Hier war kürzlich der erste Spatenstich. Hier stehen aufgereiht 10, 12 Lastwagen voll mit Sand beladen. Demonstration, also hier wird gearbeitet. Selbst im Tunnel, der die Hardenbergstraße mit der Budapester Straße, die wir jetzt gerade einfahren, verbindet, stehen Menschen und stehen natürlich Fahrzeuge, die etwa 10 Minuten vor Eintreffen des Konvois, so wollte es die Polizei, hier aufgehalten worden und 10 Minuten später dann ihre Fahrt fortsetzen können, sodass es zu so großen Verkehrsstockungen heute in Berlin gar nicht kommen wird. Auf den Begrenzungsmauern des Zoos stehen sicher die Angestellten, vielleicht aber auch Besucher des Zoos. Und hier ist ein Affe. Zwei Affen werden hier. Und der Zoodirektor Schröder steht hier unten mit zwei Affen rechts und links, einen und zwei Wärtern. Gruß des Zoos an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy. Es sind viele hundert Geschenke eingegangen, alle mit einer persönlichen Widmung an den Präsidenten. Jetzt habe ich aber wirklich den ganzen Anzug und aber auch den ganzen Mund voll Konfetti bekommen. Viele hunderte Geschenke sind eingegangen. Sie sind längst schon verladen auf dem Weg nach Amerika, wo sie dann erst in Ruhe gesichtet werden. Vor uns taucht nun der Reichstag auf, beflaggt auf allen vier Türmen mit den Fahnen der Bundesrepublik. Und wir schalten nun zu unserer Sprechstelle zum Brandenburger Tor. Hier meldet sich das Brandenburger Tor im Herzen Berlins, unweit des geografischen Mittelpunkts dieser Millionenstadt, unweit des Roten Rathauses, das jedoch heute nicht zu sehen ist. Denn auf der anderen Seite des Brandenburger Tores hat man sich, so glaubt man, einen besonderen Clou einfallen lassen. Zwischen den mächtigen sechs Pfeilern sind riesige Fahnentuche herabgesenkt worden, rote Fahnen, die hier die Durchsicht versperren. Und in diesem Moment taucht aus der Friedensallee im Hintergrund der Reichstag, taucht die Eskorte auf, die Eskorte der Polizisten. Und in wenigen Sekunden wird hier am Brandenburger Tor, an der Grenze, an einer der vielen Nahtstellen zwischen Ost und West, über die Berlin verfügt, der Wagen des amerikanischen Präsidenten auftauchen. Nicht genug mit den Fahnentüchern. Um 11 Uhr etwa fuhr man einen Tieflader hier von der östlichen Seite durch das Brandenburger Tor und postierte ihn unmittelbar hinter der Mauer. Auf einer großen gelben dreiteiligen Tafel ist in englischer Sprache eine Propagandaschrift angebracht, die Präsident Kennedy lesen soll. In diesem Moment erscheint der Wagen des Präsidenten. Er steigt aus und wird begrüßt von einem hohen englischen Offizier, denn wir befinden uns hier im britischen Sektor. Man geht jetzt langsam auf das aufgestellte Podest zu und Präsident Kennedy wird, wenn er die 21 Stufen dieses Podestes hinter sich gebracht hat, zum ersten Mal die Mauer in Berlin sehen. Auf der von mir bereits erwähnten Propagandatafel steht zu lesen, ich darf einmal übersetzen: In den Verhandlungen von Jalta und Potsdam unterschrieben Präsident Roosevelt und Truman, den deutschen Militarismus und Narzissmus zu zerschlagen, die Wiedergeburt des Militarismus zu verhindern. Und so weiter und so weiter. Es werden noch mehrere Punkte aufgezählt, die alle diesen Tenor haben. Diese Abmachungen wurden, so ist es weiterzulesen, von der Deutschen Demokratischen Republik erfüllt. Wann wird dies in Westdeutschland, in West-Berlin der Fall sein, Präsident Kennedy? So steht es auf der Tafel. Und wenn wir jetzt zu dem etwa 8 bis 10 Meter entfernten Podest hinüberblicken, Präsident Kennedy schaut auf die Mauer, sein Gesicht ist ernst und verschlossen. Er steht vor jenem Tor, und das wohl wie kein anderes Bauwerk zum Symbol der deutschen Spaltung geworden ist, Durch dieses Tor ist das deutsche Schicksal geritten, gefahren, marschiert und geflüchtet. Präsident Kennedy begibt sich jetzt mit seiner Begleitung von dem Podest herunter. Man hat Bildtafeln aufgestellt, große Fototafeln, die Luftbilder aus Berlin zeigen, mit den charakteristischsten Punkten der Grenze im Zentrum der deutschen Hauptstadt. Großfotos unter anderem vom Roten Rathaus und von einigen anderen markanten Punkten. In diesem Augenblick setzt sich die Kolonne wieder in Bewegung. Präsident Kennedy fährt in Richtung Siegessäule ab. Hier sind Rias Berlin und der Sender Freies Berlin mit ihrer Gemeinschaftssendung vom Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy im freien Teil der deutschen Hauptstadt. Wir fahren jetzt in sehr, sehr langsamer Fahrt am russischen Ehrenmal vorbei und hier gibt es doch wieder etwas zu berichten. Ein einzelner Soldat, ein einfacher sowjetischer Soldat, kein Offizier, vielleicht ein Gefreiter, steht hier direkt am Stacheldraht und fotografiert, was die russische Kamera herhält, auf den Wagen des Präsidenten, sicher für sein Familienalbum. Während zwei seiner Kollegen das Gewehr über oben am Mahnmal des Sowjets stehen und unten an dem kleinen Schilderhäuschen der Engländer eine Gruppe von 12 Soldaten und ein Hauptmann in Ab-8-Stellung. Und jetzt erst kommen wir wieder in die Nähe der Berliner Bevölkerung, denn bis hierher war alles abgesperrt. Und nun hier in der neuen Verbindungsstraße des Tiergartens. Hier sind die Menschen ein bisschen weit zurückgedrängt, denn hier gibt es ja keinen Bürgersteig. Sie stehen also im Tiergarten auf dem Rasen, aber sie stehen dicht gedrängt und winken. Links der trostlose Blick in Richtung Potsdamer Platz. Ruinen, ehemalige Fabrikgebäude. Hinterhöfe halb abgerissen, letzte Zeugen eines Krieges, der 18 Jahre hinter uns liegt. Wir sind jetzt unter dem Jubel der Berliner Bevölkerung auf beiden Straßenseiten schon bis dicht an den Checkpoint Charlie gedrungen und ich gebe gleich weiter zu unserer Sprechstelle dort am Checkpoint Charlie. Ja, und hier ist der Checkpoint Charlie. Es ist der einzige Übergang für Ausländer, wenn sie hier in Berlin einen Besuch abstatten und wenn sie den Ostsektor besuchen wollen. Aber sprechen wir doch zunächst einmal über die Bedeutung dieses Punktes und sprechen wir über das, was drüben im Osten geschieht. In Ost-Berlin, etwa in Höhe der Leipziger und Krausenstraße, stehen einige Ost-Berliner, weit über 100, die seit Stunden hin und her laufen, weil sie immer wieder von den grün uniformierten sogenannten Volkspolizisten aufgefordert werden, die Straße zu verlassen, aber sie verlassen sie nicht. Immer wieder gruppieren sie sich. Und auch in letzter Minute hier, direkt vor der Mauer, steht ein altes Verlagsgebäude Neue Zeit. Die führende Tageszeitung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands ist da zu lesen. Da hat man vor einigen Minuten erst etwas verspätet noch ein Transparent angebracht, auf dem zu lesen steht: Neue Zeit fordert Koexistenz. Weiterhin steht dort Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, und in der Mitte der Friedrichstraße hat man auch vor wenigen Minuten ein gelbes Schild mit roter Schrift aufgestellt, auf dem zu lesen steht We want, und dann kommt in Englisch nun der Abschluss eines Friedensvertrages und Deutschland muss eine neutrale Stadt werden. Aber der Konvoi ist jetzt angekommen und Präsident Kennedy geht jetzt direkt auf den weißen Strich in der Friedrichstraße zu, der diese deutsche Hauptstadt trennt. Er steht zusammen mit dem regierenden Bürgermeister Willy Brandt und Bundeskanzler Adenauer jetzt direkt auf der Grenze. Und Präsident Kennedy kann hier ein genaues Bild bekommen von der Freiheit, die drüben immer gefordert wird. Sie wird verteidigt, nicht nur durch Stacheldraht und Panzerbarrieren, die hier in die Erde zementiert wurden. Sie wird auch verteidigt, besonders heute, von einer verstärkten Gruppe von ostzonalen, braununifimierten Wachposten, die ausgerüstet sind mit Maschinenpistolen, die ausgerüstet sind heute sogar mit Ferngläsern und vor allen Dingen Fotoapparaten. Und hier gibt es etwas Jubel bei den Berlinern, die an einem privaten Bauzaun Aufstellung genommen haben, die aus den Fenstern blicken hier in West-Berlin. Viele Häuser stehen ja hier nicht. Die meisten Berliner stehen in der Kochstraße hinter den Absperrungen der Polizei. Präsident Kennedy steht unbeweglich, er blickt hinüber nach Ost-Berlin. Und vor wenigen Minuten, und dieses Kuriosum sollte man ruhig erwähnen, kam auf Aufforderung der amerikanischen Offiziere ein Ost-Berliner Arbeiter der Stadtreinigung mit einer Schubkarre und rupfte das Unkraut direkt zwischen diesem Beobachtungsstand und der Mauer. Die Distanz beträgt vielleicht 3 Meter, rupfte dieses Unkraut ab. Und da sehe ich auch ein zaghaftes Winken der Ost-Berliner, die Präsident Kennedy eben oben gesehen haben. Auf Ost-Berliner Seite sind ja auf den beiden Seiten der Fahrbahn Baracken errichtet worden für die Abfertigung der Ausländer. Und zwischen diesen beiden Schlagbäumen, den letzten, da befindet sich eine Slalomstrecke. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass hier der letzte Fluchtversuch eines Berliners gelang. Immer noch steht der Präsident im Gespräch vertieft auf dem Beobachtungsstand und er wird unterrichtet vom regierenden Bürgermeister Willy Brandt. Und noch einmal geht er vor. Wahrscheinlich kennt er die Situation hier in Berlin, kennt sie an diesem Punkt von Bildern, von Berichten. Aber wie wir von vielen Besuchern Berlins ja erfahren mussten, der direkte Eindruck hier, der ist unauswischbar. Und er ist der stärkste. Und jetzt schreitet der Präsident wieder herunter, kommt hier direkt an uns vorbei, geht zurück zu seinem Wagen in der Kochstraße. Sie werden verstehen können, dass der Jubel an diesem Punkt hier nicht der ist, den Präsident Kennedy empfangen hat auf seiner Fahrt durch Berlin. Denn dieser Punkt hier eignet sich auch nicht zum Jubel. Dieser Punkt wird eingehen als trauriger Punkt in der deutschen Geschichte, in der Geschichte der deutschen Hauptstadt. Die Ostpolizisten stehen hier zum Teil bis vorn an dem weißen Strich. Es sind aber Offiziere, es sind so hundertprozentige, dass man keine Befürchtung haben muss, dass sie den Schritt wagen. Aber auch auf den Dächern drüben stehen Ostpolizisten und wir immer wieder sehen wir Ferngläser und sehen wir Fotoapparate. Präsident Kennedy ist jetzt schon wieder bereits in Höhe der Kochstraße. Konfetti wird geworfen, Papierfetzen liegen über der Straße. Dankeschön, hier ein amerikanischer Offizier will mir den Blick freigeben, er will mich weiterführen, aber mein Kabel reicht nicht weiter. Ich muss stehen bleiben. Grünes Konfetti, grünes Stroh, alles fliegt aus den Häusern. Und es ist ein Jubel vorne an der Kochstraße. Die Menschen sitzen auf den Barrieren, sie sitzen auf den U-Bahn-Häuschen. Es gibt solche kleinen Schilder, wo angezeigt wird, hier ist U-Bahn-Eingang. Da sitzen sie drauf und sie sitzen nebenan auf provisorischen Reklamezäunen und sie stehen auf den Trinkbuden, die es hier gibt, die ja aufgebaut haben hier entlang der Straße. Und der große Augenblick für den Checkpoint Charlie ist jetzt vorbei. Hier meldet sich wieder der Reportagewagen. Nach dieser etwas traurigen Musik wollen wir uns wieder dem freudigen Ereignis zuwenden. Diesmal meldet sich das fahrbare Studio zum ersten Mal im Stehen, denn der Präsident besteigt jetzt erst seinen Wagen. Wir sind nämlich in der Zeit etwas voraus. Der Besuch bei Checkpoint Charlie war vorgesehen bis 12.20 Uhr und jetzt ist es erst 12.14 Uhr. Und da geschah das erste unprotokollarische, ich weiß nicht, ob durch den Präsidenten selbst oder durch den regierenden Bürgermeister hervorgerufen. Die Gruppe der drei Prominenten ging einfach an dem Präsidentenwagen vorbei, auf die Menschen zu, die hier Ecke Friedrichstraße hinter der Absperrung standen, zu Hunderten, und hatten dort wahrscheinlich, wir konnten es nicht so genau sehen von hier aus, ein kleines Gespräch, einen kleinen Plausch, und die Fotografen strömten nach und dann standen sie dort 3-4 Minuten eingekeilt in der Menge. Eine schöne, eine nette Geste, dieses erste Durchbrechen des Protokolls. Und hören Sie nun hier bloß diesen Jubel an. Da hat jetzt ein Mann losgerissen aus dem Publikum mit einer Fahne. Er schwenkt eine Fahne, rennt neben dem Präsidentenwagen her, aber die Sicherheitsbeamten sind da und drücken ihn wieder zur Seite. Er geht auch ganz brav zurück, er hat es jedenfalls mal versucht. Er läuft einen Moment neben dem Wagen her und dann verschwindet er in der Menge. Er hat jedenfalls den Triumph gehabt, den Präsidenten wenigstens mit der Hand zu berühren. Er ist ganz glücklich und winkt jetzt hier auch zu unserem Wagen herüber. Ein anderer Mann versucht das Beispiel nachzumachen. Er meint, er kommt leichter durch, wenn er sein dreijähriges blondes Söhnchen auf die Schulter nimmt, rennt auf den Wagen zu. Aber er wird auch abgedrängt und ist also auch vernünftig und geht gleich wieder zurück. Auch an seinem Gesicht spiegelt sich so etwas wie Triumph. Ich hab's geschafft. Mich hat man also wenigstens bis an den Wagen des Präsidenten gelassen. Es ist schon ein unbeschreiblicher, ein schöner Empfang, der Präsident Kennedy hier bereitet wird. Wir fahren jetzt in die Hauptstraße ein, sind also nicht mehr sehr weit vom Rathaus Schöneberg entfernt und fahren durch die dichten Menschenreihen. Die Autobusschaffner auf der gegenüberliegenden Fahrbahn sind oben auf ihre Dächer geklettert oder stehen im Türrahmen ihrer Fahrertür. Hier an der Hauptpost vorbei in Richtung Schöneberger Rathaus zieht sich jetzt der Konvoi mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometern. Das zur Information für die Zuhörer auf dem Rudolf-Wilde-Platz, für die über 100.000 und für unsere Berliner Zuhörer. Wir verabschieden uns jetzt und wir schalten zu unserer Sprechstelle am Rathaus Schöneberg. Es ist ein sehr diszipliniertes Bild von einer fast beängstigenden Disziplin, wenn man an wenige Augenblicke zuvor zurückdenkt, wo es fast so aussah, als ob hier sich einfach der Strom der Menschen bis vorne an die Rathausfront ergießen würde. Verhältnismäßig wenig Schilder und transparent aus. Von der Front des gegenüberliegenden Hauses ein weißes, selbst hergestelltes Plakat. Kennedy, vergiss uns nie. Jetzt scheint sich etwas unter mir zu tun. In dem Moment betritt der Präsident zusammen mit Willy Brandt das Podest vor dem Rathaus Schöneberg. Beide Männer gehen ein paar Schritte nach vorne, beide Männer in dunklen Anzügen. Der Präsident winkt in seiner typischen Haltung, die rechte Hand halb hoch erhoben und dann wieder zurückführend. Das ist Berlin vor dem Rathaus Schöneberg, und in dem Moment beginnt wie erwartet auch hier der Konfettiregen. Ein Bild, das man, so glaube ich, ohne Übertreibung und Pathos sagen zu können, nicht vergessen wird. Hunderttausende von winkenden Händen, Flaggen, Taschen, Tücher, Zeitungen. Ein einziges Meer von Händen, von bunten Farben, das Weiß der Sommerkleider und der Sommeranzüge. Immer wieder strecken sich die Hände entgegen und ich habe fast den Eindruck, als ob in diesem Moment doch die Barriere bis fast nach ganz vorn herangekommen ist. Als ob die Menschen einfach die Barriere nach vorne gedrückt haben. Der Präsident steht jetzt in der linken Ecke des Podestes, neben ihm der regierende Bürgermeister und die Zahl der Ehrengäste. Das dauert noch eine Zeit lang, bis dieser Jubel verebbt. Soweit man das von hier aus beobachten kann, glaube ich, ist dieses Bild auch nicht ohne Eindruck auf den Präsidenten. Er zeigt zwar sein jungenhaftes und strahlendes Lächeln, aber dahinter verbirgt sich doch die innere Bewegung und die Anerkennung einer Sympathie, die ihm hier entgegengebracht wird. Entgegengebracht von einer Stadt, die nach wie vor die Hauptstadt unseres Landes ist. Und jetzt schallt der Ruf der Menge dem Präsidenten entgegen. Er streicht sich noch einmal mit der Hand über die Stirn. Eine winzige Sekunde nur, als ob er ein wenig erschöpft sei. Aber dann steht er, hat sein Papier auf dem kleinen Podest vor den Mikrofonen ausgebreitet, die Hände halten es fest. Man sieht es den Händen an, wie sie das Papier ein wenig falten und bewegen, dass da eine innere Spannung und eine innere Erregung doch mitschwingt, trotz der äußerlich so kühlen Gesten. Der Präsident spricht. 2000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Bravo! Kennedy! Kennedy! Kennedy! Kennedy! Kennedy! Kennedy! Kennedy! Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner. I appreciate my interpreter translating my German. Dem Dolmetscher dankbar, dass er mein Deutsch noch besser übersetzt hat. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Wenn es in der Welt Menschen geben sollte, die nicht verstehen oder nicht zu verstehen vorgeben, worum es heute in der Auseinandersetzung zwischen der freien Welt und dem Kommunismus geht, dann können wir Ihnen nur sagen, Sie sollen nach Berlin kommen. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. Es gibt Leute, die sagen, dem Kommunismus gehöre die Zukunft. Sie sollen nach Berlin kommen. And there are some who say, in Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin. Und es gibt wieder andere in Europa und in anderen Teilen der Welt, die behaupten, man könne mit den Kommunisten zusammenarbeiten. Auch sie sollen nach Berlin kommen. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. Und es gibt auch einige wenige, die sagen, es treffe zwar zu, dass der Kommunismus ein böses und ein schlechtes System sei, aber er gestatte es ihnen, wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Aber lasst auch sie nach Berlin kommen. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect, but we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht und die Demokratie ist nicht vollkommen, aber wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, um unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, woanders hinzugehen. Sekunden der Stille brandet der Beifall, wie nicht anders zu erwarten war, wieder auf. Schweigend, aufrecht haben sie nebeneinander gestanden. Der junge Präsident, der sich jetzt noch einmal winkend vor den Berlinern zeigt, und der alte Kanzler bewundernswert in seiner Energie und in seinem eisernen Willen. Und der Bürgermeister der Stadt Berlin. Man wirft uns hier in Berlin sehr oft vor, wir verbänden die Politik zu sehr mit dem Gefühl. Ich glaube, der heutige Tag hat gezeigt, jawohl, wir bekennen uns dazu, dass man die Politik auch mit Herz betreiben soll. Wir sind der Meinung, dass man nicht beides voneinander trennen kann. Die Politik braucht nicht nur den kalten, kühlen und sachlich rechnenden Verstand. Das Gefühl schafft das Fundament für die Verbindung der Menschen und der Völker untereinander. Der Präsident und seine Begleitung haben jetzt das Innere des Rathauses betreten. Hier beginnt jetzt eine kurze Mittagspause. Wir beenden damit unsere Übertragung vom Platz vor dem Schöneberger Rathaus. Wir schalten zurück zum Funkhaus. So klang es, als der RIAS-Kollege am 26. Juni 1963 um die Mittagszeit zurückgab ans Funkhaus. Nach seiner Mittagspause besuchte John F. Kennedy noch die Freie Universität und die amerikanische Community in Berlin-Dahlem. Auch darüber berichteten die RIAS-Reporter, bis hin zu seinem Abflug gegen 17.45 Uhr vom Flughafen Tegel. Leider ist unsere Sendezeit begrenzt, aber wenn Sie mehr hören wollen, wir haben längere Passagen über den Besuch John F. Kennedys online gestellt. Sie finden sie unter dradio.de, Stichwort Kennedy in West-Berlin. Die Schlussabsage der siebenstündigen Übertragung darf jedoch trotz unserer begrenzten Sendezeit nicht fehlen, denn es war eine Meisterleistung, was die Kollegen damals vollbrachten. Ich verabschiede mich schon mal, mein Name ist Margarete Wohlan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag hier bei Deutschlandradio Kultur. RIAS Berlin und der Sender Freies Berlin beenden nun ihre Gemeinschaftssendung über den Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in West-Berlin. Sie hörten Reportagen und Berichte von Peter Schulze, Rainer Hünk, Alexander Kulpok, Christoph Schade und Jürgen Graf. Technische Gesamtleitung Otto Rudolf Schulz und Horst Günther Klappstein. Redaktion der Sendung Willi Knecht.